Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit allem drum und dran. Was du dir nie kaufen kannst, soll er schaffen schnell heran. Tausend Dinge willst du haben, bringt er mit den ganzen Kram. Einen Porsche für den Anfang, noch mehr für den Geltungsdrang. Uhren, Schmuck, Design, Klamotten, auch ein Pferd zum Hi-Ha-Hotten. Auch Hubschrauber findest du geil, vieles gibt es im Detail. Urlaub machen ohne Yacht, kommt für dich nicht in Betracht. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit allem drum und dran. Was du dir nie kaufen kannst, soll er schaffen schnell heran. Tausend Dinge willst du haben, bringt er mit den ganzen Kram. Einen Fotoapparat brauchst du wirklich adäquat. Telefon und Internet, lang bist du noch nicht komplett. Multimedia Super Sound macht dich richtig gut gelaunt. Wenn du dann zum Mond noch fliegst, hast du nicht genug gekriegt. Ja, du kriegst den Hals nicht voll, alles ist dir schnell zu all. Ja, du treibst es wirklich doll, dein Gehirn wasch ich mit Perwall. Niemals hast du die Nase voll, Konsum ist für dich Rock'n'Roll. Wenn du dir was kaufen kannst, fühlst du dich wie fit for fun. Andere wollen feiern schön, du nur den Gewinn erhöhen. Sollen sie doch Lieder singen, du bleibst lieber Widerling. Du ein Konsumfetischist, ganz gemeiner Egoist. Morgen kommt kein Weihnachtsmann, rette dich, wenn du's noch kannst. Ich der Teufel des Konsum, nein, ich kenn kein Heiligtum. Ich will alles von dir haben, gib dir dafür Trödelkram. Dispo-Limit überzogen, um das große Glück betrogen. Vor der Tür, da wartet schon vom Gericht die Amtsperson. Alles muss nun wieder raus und du in das Armenhaus. Weihnachten kannst du vergessen, ich freu mich für dich stattdessen. Morgen kommt kein Weihnachtsmann, jeder rette sich, wer kann. Ich der Teufel des Konsum, nein, ich kenn kein Heiligtum. Ich will deine Seele haben, geb dir dafür Trödelkram. Ich will deine Seele haben, ich will deine Seele haben, geb dir dafür Trödelkram. Ich will dafür deine Seele.